haben mich da gefunden, dass ich nicht dazu pass. In dieser Szene des Raps, weiß es nur Hass. Gibst ein bisschen Promo, komm und lädt den noch vor dann. Das ist mal versteppert wie eine volle U-Bahn. Ich pass nicht zu Rap und ich pass nicht ins Business. Diese Szene gibt mir keine Chance, das zu richten. Muss mit Beweis, mit ständig neue Hypes. Oder geht's was, sehr wieder alle in der Pine. Rapper kriegen Klicks auf Videos, weil das bewerten. Sonst kein Cent in einem Beitrag, wird der leider sterben. Doch ich gib'n Fick auf das, so weiter nix sein. Suche eine andere Methode, mir fällt leider nix ein. Fühle, sag mal, Stimme ist komisch, die Bewegungen sind quirlig. Fühle, reden, Auto zu die Scheiße. Was nicht real ist, doch machen jetzt Rap und rappen wie ein Roboter. Stimme auf, ihr Pitch, die Herz fang an zum Kotzen ab. Ich bin kein Rapper, ich bin kein Sänger. Nein, ich bin Nazi-Quartik. Doch bestehen bleib ich in dem bis länger. Weil ja, doch ich aufgib. Musik, mein Leben, sie begleitet mich ständig. Sie grüßt mich täglich, bin lediglich jederzeit so abhängig. In der Rap-Szene meistens ohne Freezy. Der passt doch nicht rein, der schreibt ja nur Irrsinn. Ist viel zu lustig für die Hebe, die Hobbits. Leider schaut er aus wie ein witziger Hobbit. Kann man ja nicht ernst nehmen, was er da rappt. Und auch wie er da rappt, ja vollkommen im Slang. Die Waldviertler Sprache versteht man leider so gar nicht. Deshalb rappe ich jetzt mal ernsthaft, weil er das so erschwert. Manche haben 3 Gigs im Jahr und meiner, sie sagen ja, dass das weiterhin da schaffen. Ja, das fällt einem Arsch, weil ich hab ständig Output, qualitativ, quantitativ. Fand die Götter schlechter, werden aggressiv in den Arsch gefickt. Meine Gigs, die ich hab, die sind regelmäßig. Doch die Leute da im Internet, die lesen wenig. Facebook kackt doch so wie YouTube. Muss für Klicks nur bezahlen, dass es so boomt. Ich bin kein Rapper, ich bin kein Sänger. Nein, ich bin Nazi-Quartik. Doch bestehen bleib ich in dem bis länger. Weil ja doch nie aufgibt. Musik, mein Leben, sie begleitet mich ständig. Sie grüßt mich täglich, bin lediglich jederzeit so abhängig. Features mach ich weiterhin, nur weiter mit die Leute, wo ich weiß, dass die Hinterrucks kein Scheiße an den Schreimsong weißt. Ich wär jetzt im Radio gespielt und trotzdem wird da nur keine Gage serviert. Wer kann schon sagen von die Rapper, dass er selbstständig ist? Zwischen Freezy und Konkurrenz an Welten dazwischen, weil ich Kohle mach mit Musik Dram erfüllt. Realistisch gesehen haben viele Rapper keine Züge. Wie machst du das, dass deine Hooks so geil klingen? Herr Savara, ich benutze auch von 2 Stimmen. Jetzt hören sie alle Hooks auch wie von mir produziert. Reden über mich, doch hab mich wieder kopiert. Ich hab ständig Output, qualitativ, quantitativ. Fahrt die Götter schlechter, werden aggressiv in den Arsch gefickt. 2018 wird Klartex kriegt. Merkst ja, dass in der Szene gar nichts geht. Ich bin kein Rapper, ich bin kein Sänger. Nein, ich bin Nazi-Quartik. Doch bestehen bleib ich in dem bis länger. Weil ja auch nie aufgibt. Musik, mein Leben, sie begleitet mich ständig. Sie grüßt mich täglich, bin lediglich jederzeit so abhängig.